Sie hören Erzählende Affen. Mythen, Lügen, Utopien. Wie Geschichten unser Leben bestimmen. Von Samira El Ouazil und Friedemann Karik. Gelesen von Sebastian Dunkelberg. Für Martin Martin. 1. Gewohnte Welt. Prolog. Lassen Sie uns mit der Geschichte einer Wette beginnen. Und zwar einer Anekdote aus dem Leben von Ernest Hemingway. Die Legende besagt, dass Hemingway mit einigen Autoren in einem Restaurant saß und wettete, er könne eine Geschichte mit 6 Worten schreiben. Er kassierte von jedem $10 und schrieb auf eine Serviette: "For sale. Baby shoes never worn." Unser Leben ist oft nichts anderes als eine Wette auf die Zukunft. Wir erzählen einander und uns selbst, was die wahrscheinlichste und was die wünschenswerteste Zukunft ist und wie aus der letzteren die erstere wird. Dann verhalten wir uns in der Gegenwart danach. Wir stehen jeden Morgen auf, jedenfalls die meisten von uns, in der Erwartung, dass jemand oder etwas, ein Mensch, eine Arbeit, ein Schicksal, auf uns wartet und es auffällt, wenn wir liegen bleiben. Aber was genau passieren wird, können wir nicht wissen. Wir gehen eine Wette ein und wir erzählen uns, warum wir etwas tun, damit es uns nicht sinnlos vorkommt. Ein Großteil unserer kognitiven Kapazitäten ist genau damit beschäftigt, eine möglichst stimmige Selbsterzählung zu pflegen. Was passiert morgen, was heute schon wichtig ist? Die Ankündigung von Regen genügt, damit Millionen Menschen eine Jacke oder einen Schirm mitnehmen. Die Zukunft beeinflusst direkt die Gegenwart, was in der Physik normalerweise nicht vorkommt. Doch eine unsichtbare Kraft scheint von der einen in die andere Zeit zu wirken.